Christmas. Hallo und herzlich willkommen bei Night of the Pots bei Enzyklias 53. Dose. Ich lerne wie immer auf den tollen Events ganz viele Geocacher kennen und bin jedes Mal wieder davon fasziniert, was für unterschiedliche Menschen ich dort treffe. Unter anderem ist mir auch der eine oder andere Musiker über den Weg gelaufen und deswegen möchte ich euch heute einen netten jungen Mann vorstellen, der beim Geocachen ja den Ton angibt. Hallo Christian. Hallo Leni, grüß dich. Schön, dass das klappt. Ja, ich habe zu danken, dass du da bist. Wer bist du, lieber Christian? Stell dich doch einfach mal der Cacher-Gemeinde vor. Ja, also mein Cacher-Name, wie unschwer zu entnehmen ist, lautet Oboman. Das mache ich seit 2011, habe ich diesen Nickname eben auch im Geocachen. Wie du schon gesagt hast, kann man dem Namen auch entnehmen, dass ich Musiker bin. Ich mache das auch beruflich und spiele eben hauptberuflich die Oboe. Und dieser Cacher-Name ist eben englisch ausgeschrieben. Oboe wäre dann die englische Version. Ja, und als Oboman cache ich eben seit 2011, verbinde das ganz gern eben auch mit meinem Beruf, weil ich sehr viel reise und sehr viel unterwegs bin und empfinde es da eben als sehr angenehm, wenn ich dann da immer wieder mal die ein oder andere Dose finden kann. Ja, da hast du schon die Hälfte meiner Fragen in zwei Sätzen beantwortet. Wunderbar. Ja, da kann man ja noch mehr drüber reden. Ja, aber auf jeden Fall. Wie bist du denn unterwegs? Wenn du jetzt sagst, du bist viel auf Reise, hast du dann dein GPS immer am Mann oder bist du eher so ein Handycacher? Nee, Handycachen, damit habe ich zwar angefangen, aber habe schnell rausgekriegt, dass also mein Akku furchtbar schnell leer ist, dass die Internetverbindung nicht immer so macht, wie ich mag. Also ich bin leidenschaftlicher Garmin-Nutzer. Das heißt, wenn ich weiß, ich fahre jetzt also morgen oder übermorgen zum Konzert nach Saarbrücken, sagen wir mal, dann mache ich mir meine Pocket Query von der Gegend rund um den Konzertsaal. Suche mir dann halt aus, dann werden es wahrscheinlich nur Tradis werden, weil ich eben für Mysteries oder so keine Zeit habe. Das landet auf dem Garmin, das ist vorbereitet und wenn ich dann da aussteige und Zeit habe, dann geht das an und dann gehe ich los. Ja, du hast schon gesagt, dass du das natürlich das Berufliche auch gerne mit dem Geocacher-Hobby verbindest, aber wie bist du denn überhaupt zum Geocachen gekommen? Ich denke, wie ganz viele von uns, kriegt man es von jemand gezeigt. Ich war bekanntermaßen, wer den Umwomukum hört, dann haben wir hier gleich mal noch das Self-Plugging untergebracht, der weiß, dass ich auch sehr gerne mit Camping unterwegs bin und auch mit mobilen, mit dem Wohnwagen unterwegs war. Und wir waren am Bodensee, genau, am Bodensee. Und mein Schwager hantierte da also mit so einem Garmin-Gerät rum. Das hat mich natürlich interessiert. Ich wusste schon, was Koordinaten sind. Ich weiß, was GPS ist. Habe da ja auch schon ein Navi im Auto gehabt. Und er sagte eben, er macht dieses Geocaching. Ich hatte davon gehört, aber habe nie gedacht, dass ich da irgendwie mal in Berührung komme. Das kam mir sehr kompliziert vor, irgendwo im Internet irgendwelche Koordinaten finden und dann da im Wald irgendwie was peilen. Dachte ich, ist nichts für mich. Also er hat es mir gezeigt. Er hatte, glaube ich, ein Oregon und hat gesagt, ja, gucken wir mal, wo hier ein Cache ist. Oh ja, beim Campingplatz nebenan, vorm Haupteingang, weil auf dem Platz selber drauf darf es nicht sein. Dann gehen wir los. So, dann sind wir also losgegangen und da war also eine schöne Blumenbeetanlage und irgendwo in diesen Beeten sollte also diese Dose sein. Ich wusste nicht, wonach ich suchen sollte, geguckt, es war nichts zu sehen. Und dann sagt er, okay, es gibt einen versteckten Hinweis und der heißt Stein. So, und dann gucke ich wieder, Stein, ja gut, Stein. Und dann kommt er, greift hin und dann ist das eben so diese typische Plastikstein-Fake-Dose. Und das hat mich also wie ein Blitz getroffen, sage ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das hätte ich jetzt nie entdeckt und die vielen Leute, die hier vorbeigehen, entdecken das auch nicht. Ja, und dann war es um mich geschehen und seitdem cache ich. Hast du dich dann auch gleich angemeldet oder kam das dann erst später? Ja, also als ich zu Hause war in München, zu der Zeit habe ich in München gewohnt, ich hatte ein Nokia ein Symbian Phone. Das ist also ja so eine Vorläufer-Smartphone-Geschichte. Und da gab es tatsächlich eine kostenlose Geocaching-App, also keine offizielle, sondern irgendeiner hat das programmiert. Und auf der konnte man kostenlos die Opencaching.de Caches sehen. Da dachte ich, okay, das kostet alles nichts, das probierst du jetzt mal aus. Habe mir Opencaches runtergeladen, bin losgegangen und habe also dann meine erste Filmdose, aber an einem wunderschönen Platz in München gefunden. Und von da aus ging es dann los. Was hat denn bei dir so die größere Hobby-Eigenschaft? Die Musik oder das Cachen? Oder ist die Musik eher ein Beruf oder das Hobby zum Beruf gemacht? Erzähl mal ein bisschen. Ja, bei Musikern ist klar, also ich bin Berufsmusiker, das heißt, das Hobby ist zum Beruf geworden. Schon lange. Ne? Also mein Musikhobby, das mache ich, seit ich 5 Jahre alt bin. Und dann so mit 16, 17 dann schon auf die Musikhochschule. Und ab da wurde es dann ernst. Ist es ein wunderbarer Beruf, allerdings auch ein anstrengender und fordernder Beruf. Und ist auch nicht mehr jetzt so, dass man also den ganzen Tag nur jubelt, weil man Musik macht. Das kann auch manchmal sehr, sehr schwierig und nervend sein, wie in jedem anderen Beruf auch. Aber an sich schon ein schöner Beruf. Ich sehe Musik im Großen und Ganzen nicht mehr, schon lange nicht mehr als Hobby an, sondern wie gesagt, das ist mein Job, den ich zwar mit Leidenschaft mache und mit Gefühl und so weiter, aber es ist kein Hobby. Und ja, ja, aber da muss ich daher ist Geocachen das Hobby jetzt geworden. Ja, aber da muss ich zum Beispiel sagen, ist das nicht schade, dass du die Musik nicht mehr als Hobby siehst? Weil ich bin zum Beispiel ganz froh, dass ich diesen Podcast nicht beruflich oder kommerziell betreibe, weil ich glaube, das Schöne ist ja diese Freiheit, ne? Ich kann podcasten, wenn ich Lust habe, und wenn ich mal eine Woche nicht sende, interessiert das kein Schwein. Und ich glaube aber, wenn ich jetzt das beruflich machen würde in irgendeiner Form und ich müsste dann liefern, ich glaube, dann wären diese Interviews anders. Also davor hätte ich total Angst, dass ich dann, wenn ich liefern muss, diesen Spaß und diese Leichtigkeit verlieren würde. Geht dir das auch ähnlich dann mit dem Thema? Also Spaß und Leichtigkeit gehört zu meinem Beruf. Ich muss eben eine gute Musik mit einem freundlichen Lächeln rüberbringen. Übrigens auch dann, wenn es einem dann ganz schlecht geht. Ich übertreibe mal, wenn also in der Familie jemand gestorben ist. Ich hatte das schon. Und dann hast du abends eine lustige Operette zu spielen. Das gehört eben zu dem Beruf dazu. Und ich kann eben auch nicht mehr steuern, wann, sondern ich habe einen Dienstplan, da sind die Proben drauf. Und auch während so einer Probe bin ich also als Musiker total gefesselt. Ich kann also nicht mal nach einer halben Stunde sagen, ich will jetzt mal kurz aufs Klo oder ich möchte mal gerne eine Tasse Kaffee trinken oder die Raucher wollen eine rauchen. Geht nicht. Pause ist dann, wenn es der Dirigent sagt, und dann muss man wieder weiterspielen. Also da ist man auf jeden Fall gefangen. Von daher ist es eben kein Hobby mehr. Trotzdem macht dieser Beruf sehr Spaß, das ist ganz klar. Und dann sucht man sich eben Hobbys, die, wo man so frei ist, wie zum Beispiel Geocachen. Wie sieht denn so ein Berufsleben aus? Also das würde mich schon mal interessieren. Also du bist gar nicht so ein Einzelmusiker, der jetzt vielleicht auf, weiß ich nicht, Hochzeiten oder so auftritt, sondern du spielst schon in einem großen Orchester? Genau, ich spiele fest in einem Orchester eigentlich schon seit ich Oboe spiele. Ich habe also nach einer gewissen freiberuflichen Zeit, das ist sehr schwer fest in einem Orchester reinzukommen, wo man dann also ein monatliches Gehalt bekommt, aber das hatte ich immer angestrebt. Und das hat dann auch irgendwann geklappt. Und dann hast du aber eben den festen Dienstplan. Wie gesagt, da sind dann Proben hier und da und dort. Das kann Vormittag, das kann Nachmittag, das kann Abend sein. Dann hast du Konzerte oder Aufführungen. Ich habe ja zuerst in einem Opernhaus gearbeitet. Da ist also fast jeden Abend irgendeine Vorstellung von einer Oper, Operette, Musical, Ballett oder mal ein Konzert. Natürlich hast du auch Freiraum, aber der ist dann eher nicht am Wochenende, sondern vielleicht hast du mal Mittwoch oder Donnerstag keine Probe, keine Vorstellung, also hast dann frei, dafür am Samstag und Sonntag wieder was zu tun. Und so läuft man halt dem Dienstplan hinterher, den man also im Wesentlichen nicht selber beeinflussen kann. Das ist so das Berufsleben eines Orchestermusikers. Das ist aber schon sehr familienunfreundlich, ne? Wenn man immer abends, wenn die ganze Familie und Freunde Zeit haben, weil sie nämlich Feierabend haben, wenn man dann losziehen muss, oder? Ist das schwierig? Also was die Familie betrifft, geht es noch. Natürlich ist auch vielleicht da mal irgendwie am Wochenende ein größeres Fest, wo ich dann sagen muss, nee, ich habe aber Konzert und bin wieder irgendwo unterwegs oder auch abends im Theater. Das geht aber, weil ich habe ja nicht nur Arbeit, ich habe ja auch Freizeit. Wie gesagt, dann hat man zum Beispiel mal einen Mittwoch und einen Donnerstag frei. Und dann hat meine Frau vielleicht auch an dem Donnerstag keine Arbeit. Und da können wir wunderbar vormittags mal über den Markt schlendern. Oder hier in Bayern, wenn man Skifahren gehen möchte, genieße ich das sehr, dass ich dann mal an einem Dienstagvormittag Skifahren gehen kann. Und bin wahnsinnig froh, dass ich mich nicht samstags da an diese riesen Schlangen anstellen muss. Also man kann auch seine Vorteile rausziehen aus der Sache. Ja, wahrscheinlich plant man einfach nur anders. Du hast gerade gesagt, seit du Oboe spielst, bist du da in einem Orchester irgendwie. Was spielst du denn noch für Instrumente? Gut, die Oboe ist das, was ich studiert habe zum Oboenstudium. Und ich habe ja parallel dazu auch noch Dirigieren studiert. Da ist also das Klavier unerlässlich, ist aber trotzdem bei mir nur ein Nebeninstrument. Ich könnte also jetzt nicht als Konzertpianist irgendwo auftreten, aber ich kann Klavier spielen. Und mache das auch sehr gerne. Also das ist eben mein zweites wichtiges Instrument. Angefangen hat es mal mit der Blockflöte. Das tue ich jetzt also praktisch gar nicht mehr. Aber auch hier und da gibt es mal eine Gelegenheit, wo man mal Blockflöte spielen muss. Ich habe mal Jesus Christ Superstar Musical gespielt. Vielleicht kennt das jemand von Andrew Lloyd Webber. Da steht tatsächlich die Blockflöte drin in der Oboenstimme. Da gibt es ein Jazz-Solo für Blockflöte. Aber ansonsten ist das so das Grundinstrument, mit dem ich als Holzbläser angefangen habe. Ja, um Himmels Willen, du bist ja wirklich vielseitig. Nutzt du denn deine Talente, die du da hast, auch beim Geocachen? Also bist du jemand, der, ich weiß nicht, zum Beispiel ein paar Mysteries löst mit musikalischem Hintergrund oder vielleicht welche legt? Beides trifft zu, allerdings jetzt nicht ständig. Tatsächlich werde ich hier von meiner Geocacher-Gemeinschaft hier im Allgäu, man kennt sich ja, und wenn da mal irgendwelche musikalischen Fragen sind, da war es kürzlich zum Beispiel, tatsächlich ging es um die Blockflöte und ich hatte selber gar nichts auf den ersten Blick gesehen, da hat jemand Blockflötengriffe, also so ein Griffschema aufgezeichnet und das ist dann über Umwege letztlich zu irgendwelchen Koordinatenzahlen geworden. Und ich hatte das aber mit Blindenschrift verwechselt, habe drauf geguckt, sag, sieht komisch aus, lege ich weg, bin kein großer Mystery-Fan. Und dann schreibt mich einer an und sagt, hey, du bist Musiker, hilf mir, du weißt, wie das geht. Sag ich, wieso soll ich wissen, wie das geht? Ja, dann habe ich eben entdeckt, oh Mann, Blockflötengriffe. Und dann habe ich den Leuten halt geholfen, habe das also entsprechend übersetzt. Und das war also mal so eine Musikgeschichte und es gibt aber auch noch mehrere. Und dann habe ich aber auch mal selber einen längeren Multi gelegt, der mit einer Mystery-Sache losging. Da ging es ums Dirigieren. Ich war mal im Fernsehen zu sehen, hatte ein Interview, eine halbe Stunde, wo ich also so dem allgemeinen Publikum mal erklärt habe, wie das so mit dem Taktstock funktioniert, so auf einfache und populäre Weise. Und das haben unsere Geocacher hier gesehen. Und dann hat mich also einer angehauen und sagt, hey, das ist ja interessant, diese Zeichensprache mit diesem Taktstock. Und dieses ganze Zahlenspiel mit den Dreiviertel und fünf Achtel und sieben Zwölftel Takten, kann man da nicht einen kranken Mystery draus machen, so hat das bezeichnet. Ja, dann habe ich Ratter Ratter im Kopf und dann habe ich einen kranken Mystery draus gemacht, indem ich die Startkoordinaten dirigiert habe. Also ich hatte also, du hast ein Video von dir gedreht, wie du dirigierst und dann musste man quasi das rauslesen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ganz genau, ich habe Videokamera aufgestellt und dann habe ich eben, es gibt eben die verschiedenen Taktarten, zum Beispiel eine 4 oder auch dann kompliziert eine 7, eine 5, also ich kann jede Zahl bis hin zur 9 kann ich dirigieren. Das geht dann auch letztlich immer nach demselben Schema ab. Ein Dirigent macht immer den ersten Schlag nach unten und alle anderen Schläge gehen zur Seite oder nach oben. Und immer wenn es nach unten ist, fängt es neu an. Und dann also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2 und so weiter. Und wenn man das mal raus hatte, dann hat man daraus einfach der Reihe nach die Koordinaten ablesen können. Ich habe dann wenigstens noch angezeigt, wo Nord beginnt und wo Ost beginnt, damit es nicht zu kompliziert wird. Und das haben doch viele rausgekriegt, aber manche haben auch nachgefragt und hatten also gar keinen Plan. Wie zeigt man denn beim Dirigieren Nord und Ost an, bitte? Da habe ich, glaube ich, schlichtweg laut Nord gesagt, wenn ich mich erinnern kann. Doch, ich habe gesagt Nord und dann habe ich angefangen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, weil wir sind hier bei der 47. Ah, okay. 47 Grad. Ich glaube, jetzt bin ich geschädigt fürs Leben. Ich glaube, ich kann jetzt nie wieder ein Konzert oder einen Dirigenten angucken, ohne irgendwie heimlich mitzuzählen. Das ist wie jetzt spazieren gehen und jedes Vogelhaus ist verdächtig. Ja, könnte so ähnlich sein, ja. Ja, weiß man nicht. Ne? Vielleicht sind die Dirigenten dann so, dass sie die ganze Zeit um Hilfe schreien oder irgendwelche geheimen Botschaften vermitteln und ich verstehe es bloß nicht. Könnte sein. Ja, und um das abzurunden, dann hat sich aber daran angeschlossen, ich wollte dann dort nicht einfach ein Paddling im Baum stecken, sondern dann haben wir einen 10-Stationen-Multi gemacht. Meine ganze Familie hat mitgeholfen, vor allem mein Sohn, der hobbymäßig Schlagzeug spielt, Heavy-Metal-Drummer ist. Und dann haben wir so 10 schöne musikalische Stationen ausgearbeitet mit lösbaren Fragen, die also auch nicht studierte Musiker eigentlich lösen können, zu irgendwelchen Kleidungsstücken, also ob das ein Frack oder eine Arbeitshose ist, so, also das kriegt man schon raus, dass dann da der Frack gemeint ist. Oder mal Mozart und Beethoven, da hat auch mal jemand schon mal was davon gehört. Und das ist gut angekommen, war so eine schöne Gegend im Allgäu, 6 Kilometer lang, eben dieser Multi-Mystery, der sich Maestro nannte. Also Maestro ja die Bezeichnung, italienische Bezeichnung für Dirigent. Ja, also ein wirklich schönes Beispiel, wie du das Geocachen ganz einem ganz persönlichen Charme und Touch gegeben hast, lieber Christian. Ja, hat Spaß gemacht. Leider mittlerweile archiviert, liegt nicht an den Cachern, sondern es ist alles in einem Waldgebiet und da ist doch sehr arg die Abholzung am Gange und das war dann irgendwann mal, hat's genervt. Denn wir hatten eine sehr schöne Station, die hat mein Sohn rausgesucht. Das war eigentlich die Hauptstage 5 in der Mitte, das Waldorchester. Wir haben also ein abgesägten Stück Baum gefunden oder gesucht. Da konnte man sich also wie auf ein Dirigentenpodest draufstellen. Dann hatte man eine schematische Zeichnung vor sich, die man also dort erstmal in der Dose gefunden hat. Und da waren also Bäume, die man vor sich sieht, schematisch so aufgezeichnet, wie sie in ihrer Position und Größe liegen. In diesen Bäumen haben wir dann Bilder von Musikinstrumenten zugeordnet. Und dann sollte man in der richtigen Reihenfolge herausfinden, wo liegt die Geige, wo ist die Trompete, wo ist das Fagott. Und wenn man dann diese drei Bäume in der richtigen Reihenfolge aufgesucht hat, gab es dort wieder Paddlinge mit Zahlen. Und diese drei Zahlen waren dann der Schlüssel wieder zur nächsten Koordinate. Und diese Stage wurde dann mal komplett abgeholzt, alle Bäume weg. Dann haben wir sie neu aufgebaut in der Gegend und 3-4 Monate später wieder abgeholzt. Und dann haben wir es also leider lassen müssen. Ja, bei mir ist auch gerade ein Cache der Holzung zum Opfer gefallen, leider. Aber ich habe ihn schon wieder ausgelegt. Das ist immer ja gar nicht so einfach, die Sachen sicher zu verstecken, ne? Ja, jetzt muss ich mir was Neues ausdenken, aber jetzt wird es nicht mehr in Musik gehen. Das haben wir jetzt ausgereizt. Jetzt geht es in Richtung Camping. Nächste Multi wird wahrscheinlich ein Wer wird Millionär Camping. Ja, wird das bestimmt auch Spaß machen. Dein nächstes Hobby, da wollte ich auch gerade noch nachfragen. Wie bist du denn zum Wohnmobil-Campen gekommen? Oder ist das eher eine Zusatz, ich sag mal, den man braucht, weil man beim Geocachen von Ort zu Ort reisen muss? Also Geocachen und Wohnwagen, wir sind die Wohnwagenfahrer, nicht die Wohnmobilfahrer. Das haben wir nie verbunden, überhaupt nicht, weil eben auch meine Familie jetzt nicht ernsthaft mit Geocachen geht. Im Einzelfall schon mal oder wie gesagt, so mal so eine Idee, was zu legen. Aber da sind wir nicht losgereist. Nö, Camping von den Eltern schon, von jung auf sind wir immer schon im Zelt in Jugoslawien, damals hieß das noch Jugoslawien, in Italien unterwegs gewesen mit Hundehüttenzelt, mit Hauszelt. Und dann später, als wir dann Kinder hatten, haben wir uns eben einen riesigen Wohnwagen zugelegt mit Doppelstockbett und allem drum und dran, wo eben die komplette Familie, wir sind dann da zu sechst, dann eben unterwegs war und da doch kostengünstig und eben auch sehr spontan und flexibel Urlaub zu machen. Und seitdem fahren wir Wohnwagen und daher kommt das Hobby Camping. Ja, ich bin mit meinen Eltern früher auch immer ganz gerne Zelten gefahren und ich glaube, die waren auch ganz froh, dass ich auf einem Campingplatz war, wo ich nicht im Hotel am Tisch sitzen musste, mich gut benehmen musste, sondern ich viel draußen war. Und ich glaube, ich war für meine Eltern dann einfach erträglicher. Ja, geht mit das Kindern auch so? Ist es, ja klar, mit Kindern ist super. Die kannst du laufen lassen, das ist sicher. Da ist ja ein Zaun drumherum, die kennen sich aber auch schnell aus. Vor allem finden die innerhalb von Sekunden finden die Kinderanschluss. Also du kommst an, du hast noch nicht die ersten drei Heringe reingehauen ins Vorzelt. Da kam dann unsere jüngste Tochter schon, ja, ich habe jetzt hier die Sarah und ich bin jetzt bei denen am Zelt. Alles klar, lauf hin, mach, passt. Also da im Hotel bist du ja doch etwas anonymer, geht zwar auch, aber Campingplatz ist einfach ideal dafür, speziell auch mit Kindern. Ja, klar, weil die sind dann auch meistens auf dem Grundstück, die können da rumlaufen und ich glaube, dass die Campingleute, das ist auch so wie Geocacher, ne? Es ist so ein Volk für sich, oder? Ja, es ist ein Volk für sich und man kommt auch schnell aufeinander zu, wenn du da mit dem Wohnwagen ankommst und der Stellplatz ist vielleicht so ein bisschen bergauf und wir zwei mühen uns dann ab, den Wohnwagen da hochzuschieben. So schnell kannst du gar nicht gucken, stehen 3, 4 Männer, Frauen mit dran, schieben dann den Wohnwagen hoch, geben dir einen Tipp, wie du den besser stellen kannst, geben dir einen Tipp, wo du Wasser holen kannst und so weiter. Ohne Frage und in aller Regel duzt man sich auch recht schnell, also so wie beim Geocachen ja auch. Und das genieße ich alles, das mag ich sehr. Ja, das ist auch ja einfach wie beim Geocachen, irgendwie so eine ganz schöne Atmosphäre. Das geht mir auf großen Events auch ganz gerne so. Und das ist für mich zum Beispiel auch der Punkt, was mir am Geocachen so besonders gefällt und was mich besonders glücklich macht. Ja, geht mir auch so, auf jeden Fall. Und ich kann es eben machen, ich kann geocachen eben, jetzt sind wir wieder bei meinem Hobby Beruf, Musik, ich kann es eben wirklich steuern, wann ich es mache. Ich bin immer gescheitert, in irgendwelche Vereine einzutreten, auch Sport. Ich hätte gern mehr Sport gemacht. Als Jugendlicher war ich ganz aktiver Leichtathlet, auch erfolgreich und das ist dann seit dem Beruf eben geht gar nicht. Dann hast du am Wochenende Wettkämpfe. Du hast am Mittwochabend ein besonderes Training und musst dir alle nasenlang sagen, geht nicht, geht nicht. Aber auch andere Vereine, egal was es ist, nie geschafft, irgendwie was vereinsmäßig zu machen. Und Geocachen, da musst du nicht in einen Verein eintreten, da musst du keine Jahreshauptversammlung besuchen, du musst nicht mal einen Jahresbeitrag zahlen. Naja, gut, an Groundspeak halt den Vereinsbeitrag. Okay, aber das war's dann schon. Ich kann einfach cachen gehen, wann ich will. Ich kann mir auch Leute raussuchen und sagen, hey Leute, Freitagabend, Nachtcache zu viert, wer macht mit? Und also das Gesellige liegt mir schon. Ich gehe gern mit anderen Leuten cachen, aber eben, wenn es passt. Und wenn ich nicht kann, dann brauche ich mich weder rechtfertigen noch sonst irgendwas. Das ist wirklich toll und perfektes Hobby für mich. Ja, und gerade wenn man mal in einer Stadt ist, wo man sich nicht so gut auskennt, dann kriegt man unter Umständen auch schöne Ecken nochmal gezeigt, ne? Unbedingt. Also es ist erstaunlich, was ich schon alles kenne. Und manchmal komme ich in ein kleines Städtchen rein, gehe 2 Stunden cachen und dann werde ich irgendwie vom Bürgermeister begrüßt und dann fängt er an und will mir irgendwas zeigen über die Stadt. Dann sage ich, weiß ich schon, ihr habt da den besonderen Brunnen da unten und dann hinten habt ihr die Halle und da beim Denkmal und so war ich alles schon. Ja, wieso, warum? Sag ich, ja, kenne mich aus. Ja, das sind die Geocacher, ne? Die kennen nicht nur versteckte Orte, sondern auch die schönen Plätze. Lieber Christian, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Bei mir ist es immer so zum Schluss, dass mein Gast natürlich die letzten Worte hat und du jetzt jemanden grüßen darfst oder auch einfach ein paar Wünsche an die Community richten kannst, wenn du welche hast. Ja, also ich bedanke mich bei dir, dass ich bei dir sein durfte. War interessant, hat Spaß gemacht, hätten wir noch 2 Stunden machen können, Zeit ist schon um. Ja. Ich wünsche jetzt heute vor allem allen, die noch bei Night of the Pots noch mit dran sind, auch sehr angenehme Zeit, diese halbe Stunde zu füllen. Es macht einfach Spaß und wir haben hier ein tolles Team im Hintergrund, die das alle leiten und das wäre einfach mein Wunsch, dass es so schön weitergeht und wünsche wirklich allen einen vergnüglichen Tag, vor allem aber auch den Hörern, die also hier an den Kopfhörern sind und uns zuhören. Ja, da schließe ich mich doch einfach mal an und würde sagen, du und ich, wir sagen einfach mal tschüss. Servus. Bis zum nächsten Mal.